Oma. Das ist normal, das ist die Generation. Alle hüpfen sie hier rum. Zukunft, wir sind die Zukunft und damit müssen wir klarkommen.